Die Seoul Direktion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und die 300-Personen-Friedensversammlung von Seoul hielten am 6. August in der Umgebung des Chungge-Platzes in Seoul eine Kundgebung für den Frieden und die selbstständige Vereinigung der koreanischen Halbinsel ab. Auf der Kundgebung kritisierten die Redner die südkoreanische Regierung, die es verhinderte, dass die gemeinsame nationale Veranstaltung zum 15. August, die Einheitsfußballveranstaltung der Arbeiter von Süd und Nord und die vom Norden vorgeschlagene gemeinsame Konferenz planmäßig zum 15. August stattfinden. Sie appellierten an die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas dazu, am 14. August an der großen Volkskundgebung gegen Saat auf dem Platz Gwanghwamun teilzunehmen.